Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 30. Mai 99. Hier ist der Aufsatz über Wallenstein. Ich habe eine etwas andere Methode gewählt, als ich in der Anzeige der Piccolomini fand, aber sie schien mir nach dem, was über das Ganze vorausgesagt war, auf den Wallenstein nicht recht anwendbar. Ich habe also ganz nach meiner Art mit Lust und Liebe gearbeitet. Du wirst angedeutet finden, wo ich die Abschnitte für tunlich halte. Schicke mir ja den ersten Akt noch von den Piccolomini und das Lager. Es ist mir bei dieser Arbeit wieder manches über das Ganze eingefallen. Dein Körner.